Die Entscheidung in Karlsruhe ist sicher eine grundlegende für den Bereich elektronischer Wahlen in deutschen, aber natürlich auch für den nahen, umgrenzenden Raum. Es ist einmal wichtig festzuhalten, dass nicht elektronische Wahlen an sich für verfassungswidrig erklärt wurden, sondern die derzeit im Einsatz befindlichen Geräte, die nach der Bundeswahlgeräteverordnung geprüft wurden. Das bedeutet einmal, dass diese Verordnung an sich überarbeitet werden muss und also eben ein neuer Ansatz vorgestellt werden muss und dass die Geräte, die heute im Einsatz sind, verbesserungswürdig sind. Dazu ist sicher mal festzuhalten, dass die Geräte schon einige Jahre im Einsatz sind und also hier modernere Geräte existieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber natürlich auch noch weiterer Forschungsbedarf besteht, da eben dieser Grundsatz der Öffentlichkeit bei der Auszählung noch nicht diese Berücksichtigung in der Entwicklung von solchen Geräten gehabt hat. Nun ist ja diese öffentliche Auszählung mehr als nur ein Ritual, es ist eine demokratische Kontrolle des Wahlvorganges selbst. Wie will man diese demokratische Kontrolle mit Wahlcomputern öffentlich machen, indem man die Speichermedien öffentlich ausliest, oder welche Entwicklungen gibt es da, die Sie angedeutet haben? Die Nachvollziehung der Auszählung durch den einzelnen Bürger ist ein sehr wesentlicher Faktor. Und der ist also auch im Einsatz schon in anderen Ländern oder diskutiert worden in anderen Ländern. Dazu gibt es also einige Forschungsansätze, aber auch schon praktische Umsetzungen davon. Und im Bereich der Wahlcomputer ist das der sogenannte Papierausdruck der einzelnen Stimme. Das findet sich in den Vereinigten Staaten, in einzelnen Bundesstaaten ist das schon seit längerem vorgeschrieben, dass also der Computer zuerst die Stimme anzeigt, danach diese bestätigt wird am Wahlcomputer und dann ausgedruckt wird. Der Wähler also nochmal vergleichen kann, ist die ausgedruckte Stimme die, die mit dem Wahlcomputer übereinstimmt und dann in eine Urne eingeworfen wird. Da stellt man sich dann natürlich zu Recht die Frage, was für einen Zusatznutzen hat es denn, wenn ich also eh wieder am Ende Papier habe. Hat aber einen ganz wesentlichen Nutzen, dass man auf der einen Seite eine Auszählung beschleunigen kann durch die Computergenerierung und dann im Zweifelsfalle beziehungsweise bei einem gewissen Prozentsatz der Wahlcomputer auch tatsächlich eine Nachzählung macht. Man braucht also statistisch nicht alle Urnen dann nochmal neu auszählen, sondern nur einen gewissen Prozentsatz, sagt man 5% der Wahlcomputer müsste man dann eben überprüfen, ob also das bei der Auszählung stattgefundene Verfahren auch wirklich mit dem Wahlcomputer übereinstimmt. Die Kritik der Beschwerdeführer jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht ging ja auch in die Richtung, dass die Wähler bei der Stimmabgabe hätten unterstützt werden müssen, also dass die Benutzerfreundlichkeit dieser Geräte gar nicht so gegeben ist. Wie will man Wahlcomputer benutzerfreundlich machen? Naja, also Benutzerfreundlichkeit an sich ist vor allem eine Sache, wie man die Geräte gestaltet. Und da kann man also eben auch wirklich neuere Benutzerfreundlichkeitsstudien einsetzen, um diese Geräte neu zu gestalten. Faktum ist, dass die Wahlgeräte, die also in der Kritik stehen, schon doch ein Design haben, das in den 90er Jahren entstanden ist und heute andere Möglichkeiten sind, die man also entsprechend der Vorgaben anpassen könnte. Das heißt, man müsste also eben entsprechende Nutzerstudien machen. Die zweite Möglichkeit, die also eben auch die Europaratsempfehlung für elektronische Wahlen vorsieht, ist, Demogeräte vor den Wahllokalen aufzustellen, dass die Leute eben testhalber in einer freundlichen Umgebung mit eben beistehenden Personen diese Wahlcomputer ausprobieren, wie sie denn wirklich zu bedienen sind. Und so könnte man also auch mehr Benutzerfreundlichkeit schaffen. Gibt es denn den sicheren, also den benutzerfreundlichen und datensicheren Wahlcomputer eigentlich schon, oder wie weit ist man noch von diesem Gerät entfernt in der Entwicklung? Wahlen sind Ausgestaltung der nationalen Tradition. Das heißt, sie richten sich sehr stark danach, was bisher in dem Land als gemeinschaftlicher demokratischer Akt angesehen wurde. Deswegen auch eben so wichtige Erfordernisse wie die Öffentlichkeit der Auszählung in Deutschland, in Österreich gibt es das nicht. Bedeutet, dass man eigentlich für jedes Land selbst einen wirklich individuell optimal passenden elektronischen Abstimmungsprozess entwickeln müsste. Man kann hier natürlich von internationalen Erfahrungen profitieren, müsste aber eigentlich, um wirklich den perfekten Wahlcomputer zu machen, einfach die Erfahrungen, die international vorhanden sind, zusammenfassen und dann für einen individuellen deutschen Volkswahlcomputer dann entsprechend umsetzen.